Mehr Titel. Habt ihr schon mal gesehen? So, bei manchen Leuten, was da davor steht, dann steht da so Doktor, Prof, ne, Punkt, dann Zick, Zick, Med, Bumba, da, Baba, da, Baba. Und irgendwo in der Ecke kommt so der Name. Müsste man einen Jux machen. Schreibt euch das auf und nächstes Mal, wenn ihr die Person seht, dann fangt mal an aufzuzählen. Doktor, Mann, da, Mann, hallo, ja. Hans Otto. Mehr. Ich habe nichts dagegen. Wenn jemand gearbeitet und diese Sachen, vor allem du, gar keine Sache. Nur, ich habe mal jemanden begrüßt, einmal. Ja, ich erfinde jetzt den Namen, ne? So, Hans Otto ist gut, ne? Hallo, Hans Otto. Ne? So, ich sag, hallo, Hans Otto. Und er so, das Doktor, bitte. Da dachte ich, ich mache immer Scherze. So, witzig, Hans. Er so, Doktor, bitte. Ich habe immerhin dafür gearbeitet. Den Doktor habe ich mir verdient. Mir lagen so viele Antworten auf den Lippen. Könnt ihr gar nicht vorstellen. Mann! Allein die Gnade Gottes für mich hat mich aufgehalten. Nicht um seines Willen, nur für mich. Man kann sich in Sekunden einen Feind fürs Leben schaffen. So gar nicht so schwer.